Sehr gut, die Arbeiten sind schon sehr weit fortgeschritten. Hallo! Mathilde, du bist cool! Das hättest du nicht gedacht, dass ich dir bis nach Toshiba nachkomme, nicht wahr? Jetzt sind jetzt so Unruhen gegeben. Irgendwelche Raumschiffe haben was angegriffen. Ist das hier das Gebiet, was jetzt zu den Gurus gehört? Ja, das ist das Gebiet, was zu den Gurus gehört. Welch ein Wunder, dass ihr dieses Gebiet bekommen habt durch dieses Raumschiff da. Ja. Aber was willst du eigentlich hier? Ich? Erstmal wollte ich hier Ferien machen. Und dann wollte ich dir sowieso noch erzählen, dass ich einen Job habe. So? Der Sender SF1 aus Neppland hat mir einen Job als Komikerin angeboten. Nö, Komikerin, Nein. Das passt zu dir. Zu was Besseres bist du ja auch nicht fähig. Na nun, die Gurus sind ruhig. Ach so, Mittagspause. Nein, das ist doch ein künstlerischer Beruf. Jojo, sicherlich passt zu dir. Was baut ihr hier eigentlich, hä? Ein Raumschiff, wir wollen Doris aus dem Weltraum. Wir sind eben fleißig, wir sind auch Gurus. Richtig, ihr seid Gurus, also seid ihr faul. Wir basteln, Quatsch, wir bauen immerhin. Nein. Glaubst du, dass das auch wird? Hm? Ja, aber uns wird mal. Wir sind ja auch klug. Oh! Sag, stimmt das? Ich bin mir da nämlich gar nicht so sicher. Stimmt das, dass jetzt hier auf Toshiba ein großes Land für die Gurus eingerichtet wurde? Dann auch eine Insel bei Neppland Süd? Und dann auch noch bei Nova Kristansk irgendwas? Ja, du hast Scandium noch vergessen. Haben wir auch noch was bekommen. Trottel, habt ihr noch nie ein Raumschiff gebaut? Das kommt da hinten hin! Juhu, das Organisationstalent! Ja, mach dich über mich lustig. Was machst du überhaupt noch hier? Hab ich dir nicht schon gesagt, dass du weggehen sollst? Oh, da am Himmel! Eine Kugel! Etwas Silbernes, es glänzt! Sternschnuppen am Nachmittag, mal was Neues! Ich würde sagen, das ist die Sonne! Das ist ein Raumschiff! Ne? Wo? Ich hole mir schnell einen Stern! Was wohl ist? Außerirdische Wesen. Diese Gurus, wie sie arbeiten. Nein, ihr Trottel, das muss dahin. Das tut mir leid. Hörst du auf, dich zu organisieren, wenn du auch gar keine Ahnung hast davon. Schwierig. So was. Ich guck mal, mir das Ganze mal etwas an. Tatsache, das ist ein Raumschiff. Und auch keins von diesem Planeten. Also, ich weiß, wie das aussieht. Es ist ziemlich schnell. Das muss Doris sein. Quatsch, weißt du, was ich dazu sage? Was? Ja. Metz. Oh, vielleicht ist es wirklich Doris. Ja, Metz, war, ich nehme das Auto. Oh, was? Na, kommst du auch endlich? Oh, hallo, Juri. Ich hab noch auf dich gewartet. Was du Nein, das Raumschiff sieht so dermaßen unfreundlich aus. Ein richtiges Kriegsschiff. Ja, ich hab schon gewartet, aber es passiert nichts. Ich könnte ja erstmal einen Stein gegenwerfen. Das bringt's. Naja, vielleicht doch. Vielleicht kommen kleine grüne Männchen raus und beschweren sich. Das kannst du haben. Ach so, da. Da kommt bitte solche Ritze. Ich würde sagen, da leuchtet ein Licht. Oh! Die Tür geht auf und da kommt so ein komischer Kasten raus. Das sieht aber nicht gut aus. Nicht besonders freundlich. Naja, alles halb so wild, der bleibt stehen. Ja, auf kurzer Distanz. Da kommt wer. Doris! Oh, Doris, ich bin hier so glücklich, dich zu sehen. Hallo, meine liebe Schwester. Bleib stehen! Was wollt ihr hier? Wer seid ihr? Hä? Ich kenne euch. Pack, ihr seid bestimmt Voodoos und Ghoulen. Ich kenne euch. Ihr seid alle dreckig und eklig. Aber ich bin doch deine Schwester. Das ist kein Grund. Du bist bestimmt kein Guru. Guru ist das einzig Wahre. Ich bin ein Guru, ja, doch. Du bist ein Guru? So, und was bist du? Also, hör mal, ich bin immerhin dein Mann. Na, das ist entschuldigt nichts. Was bist du? Ich bin Guru. Klingt gut. Dir glaube ich aber nicht. du hässliches Ding! Gut, dann glaube ich nicht. Ich habe mich gefreut, dich wiederzusehen. Und das ist der Dank. Ich gehe! Sage mal, was ist eigentlich mit dir los? Ich möchte nur ein bekannter Guru werden. So, und wie? Ich habe uns ein bisschen Land geholt. Ach, du warst das? Dann werden Gurus dir bestimmt sehr dankbar sein. Es gibt keine Gerechtigkeit mehr auf der Welt. Ich hatte mich wirklich auf Doris gefreut. Und? Nein. Schöner Sternenhimmel. Seit 3 Stunden bin ich jetzt schon in der Wüste. Nein. Oh, eine Sternschnuppe, das bringt Glück. Die kommt aber weit runter. Mensch, das ist ja wieder so ein Rauschen. Also wenn da noch mal Doris drin sitzt, dann kann die was erleben. Der wird den schönen Empfang bereiten. Das Raumschiff landet ja noch nicht. Moment mal, hier bist doch in der Nähe das Lager der Gurus. Da werde ich mir mal was besorgen, womit Doris empfangen kann. Ist das Mikrofon eingeschaltet? Gurus, seid mal bitte ruhig. Ruhe, jetzt mal Schluss mit dem Chaos hier. Ruhe, Schluss mit dem Chaos hier. Wir danken euch allen, die ihr hier zu Hunderttausenden in Toshiva erschienen seid. Und wir haben euch sogleich auch eine wichtige, eine wunderbare Neuigkeit mitzuteilen. Der entbehrungsreiche Neubau des Raumschiffes kann guten Gewissens abgebrochen werden. Denn der entführte Großguru ist zurückgekehrt zu uns. Er ist hier. Also Ruhe bitte. Gurus, bitte nicht so laut. Auch wenn ihr natürlich voller Freude seid. Aber bitte trotzdem nicht so laut. Ich muss euch doch etwas verkünden. Was ist los? Also, was will ich? Heimlich eine Strahlenkammer oder so. Hier gibt es doch so viele. Da muss man ein bisschen näher rangehen. Gurus, Gläubige, bitte legt für den viel zu früh von uns Gegangenen... was war das? Na egal. Bitte legt jetzt für den verstorbenen und so beliebten Großguru... Ruhe, sagte ich. Legen wir jetzt noch eine Schweigeminute ein. Bitte legt nach alter Guru-Tradition euren Kopf auf den Boden. So was Bescheuertes. Kriegen Sie alle mit dem Kopf im Sand, im Matsch. Jetzt brauche ich mir eine Strahlenkanone zu besorgen. Ja, wo gibt's denn hier mal eine? Da, nö, das sieht mir aus wie ein Staubsauger. Nee. Da! Ich habe es nicht gemerkt. Nee, nee, die scheint zu meditieren. Na, nehme ich sie mir mal. Oh. Das ist so schwer. So, was nennt ihr Schweigeminute? Na, egal. Ihr könnt jetzt wieder aufhören zu schweigen. Ihr braucht aber auch nicht gleich wieder so laut zu reden. Ich habe euch nämlich noch etwas Gesegnetes mitzuteilen. Der neue Großguru kommt gleich durch diese Tür auf unsere Bühne. Verehrt Bekannte Gurus. Und mit Gurus. Mensch, das ist ein Schwer. Zuerst einmal möchte ich euch dafür beglückwünschen, dass ihr euch zu der einzig wahren und Religion entschieden habt. Denn ihr seid jetzt alle Gurus. Ah, das Raumschiff ist ja schon gelandet. Ach, da muss ich mich beeilen. Der arme Großguru ist gestorben und wie nach jeder Tradition ist der letzte von ihm benannt. Ist das nicht meine Ex-Frau? Stehen lassen und erkämpft mit einer wahnsinnigen Waffe. Ich eine werde Frau die Gurus überall auf diesem Planeten. Ach, wird sie sich freuen, ihren Richard wiederzufinden. Sie ist bestimmt mir sehr lange treu geblieben. Meine Doris. Denn das wäre die Pflicht eines normalen und Doris! Ich bin es, Richard! Aha! Das Raumschiff steht. Es geht bestimmt gleich die Tür auf. Spannend. Ist meine Kanone auch geladen? Ja, misst du eigentlich. Ja, ist noch niemand zu sehen. Ich schieße einfach. Ist das ein Empfang? Mathilde! Ottokar! Du lebst? Liebe Doris, ich glaube, du bist ein Schuldig. Schuldig? Richtig. Und warum? Ja, ich bin Richard. Das finde ich ja toll, aber... Doris, wer ist das? Doris, wer ist das? Darf ich vorstellen? Mein Mann, mein Mann. Verstehe ich nicht. Wir haben uns nicht scheiden lassen, lieber Richard. Ja. Und wir haben geheiratet. Du hast einen fremden Mann geheiratet? Nun, also für dich. Ein Mann, den ich gar nicht kenne. Ja, wenn du nicht da warst. Ja, ich war in Alexandrien. Da darf wohl auch keiner hin. Also, höre ich da richtig? Das war dein Mann, ja? Ich bin ihr Mann. Also, kannst du dich nicht mehr daran erinnern, wie ich mit dir zusammen versucht habe, North Cuddlestone Hall vor diesen widerlichen Widerlinge, vor diesen anderen drei Trotteln da zu retten für uns? Weißt du was? Ich hole mal ganz kurz was zu trinken, ja, nicht wahr? Also, so. Sie sind Guru. So sieht's aus. Und Sie? Ach, Sie haben wirklich keinen Scheidungsschein? Nein, dann besorgen Sie sich schnell ein. Ich bin von North Cuddlestone Hall abgereist. Schön. Wir waren reich, als wir nach Alexandrien kamen. Und dieser blöde Diktator hat uns auch noch unsere letzte Habe weggenommen. Wissen Sie was? Dann rennen Sie jetzt schnell zu irgendeinem Anwalt, lassen Sie sich von Ihrer Frau scheiden und hauen Sie ab. Nein. Jetzt müsste Doris auch langsam wiederkommen. Doris! Ja. Also gut, wenn du dich von mir scheiden lässt, wirst du von mir aus. Ach ja, jetzt habe ich noch was zu essen vergessen. Nicht wahr? So war es. Besonders mutig war sie hier noch nie. Immerhin ist sie Großguru. Wie hat sie das denn geschafft? Sie ist der letzte Guru, der von dem Großguru ernannt wurde. Aha. Und laut Bestimmung wird derjenige dann Großguru. Doris? Ja. Ich verlange eine Scheidung. Eine Entscheidung, keine Scheidung. So, verlangst du das? Ja, du weißt doch nicht, von wem ich mich scheiden lassen soll. Ja, von dem da, gar keine Frage. Ja, so weit kommt das noch, schließlich bist du mit mir verheiratet. Ja, mit mir aber auch. Mach nichts, ich bin Guru. Ja, das stimmt, Gurus sind sowieso viel besser. Was bist du überhaupt? Ich bin orthodox, das weißt du doch. Nun, tun. Also sowas war ich auch mal, aber davon bin ich längst ja, weg. Das ist sowieso lächerlich. Dir zuliebe, liebe Doris, würde ich auch werden. Du könntest mich da ja prüfen. Ja, prüfen werde ich dich. Du bist immer willkommen. Aber du willst dich doch sicher von ihm scheiden lassen. Also, wenn du mich so fragst, dann wir könnten, muss ich noch ein Stück Zucker für meinen Kaffee holen. Muss ich wir könnten alle nach Skandium ziehen. Dort dürfen Frauen mit mehreren Männern verheiratet sein. Skandium? Skandium ist ja nicht weit von hier. Das ist ja in Toshiba. Wenn ich hier dazu etwas sagen darf, Skandium ist meines Erachtens Voodoo. Nicht nur, dort gibt es eine Guru-Minderheit. Oho. Ja, da könnten wir hin. Leben wir denn gerne in Minderheiten? Ich jedenfalls nicht. Wo ist eigentlich wo ist eigentlich meine Schwägerin, Mathilde? Die, ach, irgendwo, was weiß ich. Und deren Mann, Ottokar. Kenn ich nicht. Doris! Ja, ich habe zwei Stückchen Zucker. Möchtest du auch noch ein bisschen? Nein. Nicht? Na, okay, dann nehme ich selbst. Wo ist Mathilde, wo ist Ottokar, wo ist Heinrich? Ja, also musst du wissen, Mathilde ist, irgendwo stromert sie hier rum, das weiß ich auch nicht. Und Ottokar, ja, der ist vor ein paar Jahren mal gestorben. Und Richard? Quatsch, nicht Richard, ich bin Heinrich. Was will ich hier habe? Ja, ich, Mathilde, ja, wir reden. Kennst du mich gar nicht mehr? Ach, Ottokar, ja, ist der Vater. Ich bin mit einem Raumschiff gekommen, genau wie du. Ihr hattet mich ja damals freundlich zurückgelassen auf dem Barnardstern. Mathilde, guck mal, wen ich hier habe. Oh, ist das nicht dein Ex-Mann? Ich bin ihr Mann. Ach ja, stimmt. Hast du ja gar nicht von ihm scheiden lassen. Wenn er verschütt geht. Also, ich meine, so viel ich sehe, gibt's hier nur zwei Gurus. Aber. Ha! Ich will nach North Cuddlestone Hall. Ja, aber schnell, ihr seid nämlich keine Gurus und Ungurus sind hier nicht willkommen. Ja, woher willst du wissen, dass ich kein Guru bin, hä? Na, das sieht man dir auch an, dreckig und schmierig. Ja, das sind doch Gurus. Oh, Gurus, nimmt ihn fest. Nein, nein, ich bin Großguru, das entscheide ich, ob die festgenommen werden. Ha, du. Wir lassen sie laufen. Weg, weg, weg. Richard, du bleibst hier. Weg. Doris, das fällt ja ein. Eins, zwei, drei, weg. Oh, du kannst bis 13. Das hat ja lange gedauert. Gurus, nimmt sie fest. Ja. Hilfe! Das könnt ihr doch nicht machen! Doris, ich bin sehr enttäuscht! Ich bin unsterblich. Was hat er gesagt? Ach, das weiß ich nie. Er bildet sich immer ein, er ist unsterblich. Naja, wenn er einen Unfall hatte und fast gestorben wäre, wenn du dich so wunderst, dass du ihn wieder siehst, dann ist er wohl nicht unsterblich. Ja, ich wundere mich doch auch, dass ich dich wiedersehe. Ja, freust du dich denn nicht? Ja, so ein bisschen überstürzt. Wir werden es schon schaffen. So. Ja. Nun, ich habe ja eigentlich nichts dagegen, wenn sie sich hier aufhalten. Oh, aber so. Was ist denn das hier für ein... Das hätte ich nicht von dir gedacht, Doris. Was habe ich denn hier für schwache Gurus, die noch nicht mal zwei Trottel festhalten können? Trottel? Irgendwie haben sie es damals ganz gut geschafft, mich von North Cuddlestone Hall zu vertreiben. Macht ja nichts. Ach ja, Juri, du wolltest irgendetwas sagen, habe ich das Gefühl? Ich habe ja nichts dagegen, wenn er hier ist, aber solange er kein Guru ist, habe ich doch etwas dagegen. Wir werden sehen. Ihr könnt mir jetzt erstmal ein Hotel empfehlen und dann könnte ich vielleicht Guru werden. Auch ich habe nämlich nichts dagegen, wenn du mit zwei Männern verheiratet bist, liebe Doris. Auch ich möchte nach North Cuddlestone Hall. Ja, das werden wir einnehmen. Einnehmen? Ja, das ist keine Schwierigkeit. Ja, pass auf, ich schreibe dir eine Adresse auf. Mhm, na, danke. Mensch, wieder in Cuddlestone. Wieder in North Cuddlestone Hall. Ja, wann will ich denn hier wieder reingehen, Ottokar? Ja, wenn du meinst, dass es da nicht unheimlich ist, gerne. Lass die Tür offen. Ich möchte die Nachtvögel etwas hören, die Eule. Ja, Ottokar, kannst du nicht irgendein Licht anmachen? Es ist kurz vor Mitternacht. Falsch, du bist ungenau wie immer. Es ist Mitternacht. Oh! Ich hole mir schnell Buttermilch! Aber irgendwie ist ganz so romantisch wie früher ist es nicht. Weg, warum treten wir? Hilfe! Hilfe! Oh! Komm, wir rennen ins Turmzimmer! Bleibst denn mit den Koffer? Die Koffer trage ich doch gar nicht. Ach, macht das Juri? Oh, das ist gut, wenn man zwei Männer hat. Nee, die werden von den anderen Typen da getragen, aber nur bis zum Schloss. Ja, danke, Gurus. Das ist gut, wenn man so viel Gurus hat. Was willst du eigentlich in Cruttlestone? In North Cruttlestone Hall? Wer, ich? Ja, du. Ach so, ja, was ich hier will, ich werde hier die Angriffszentrale einrichten. Die Angriffszentrale? Jo, ich meine, wir Gurus brauchen Platz. Ihr braucht Platz? Ja. Warum? Warum wir Platz brauchen? Weil wir nun mal die einzig richtige Religion sind und deswegen... Du komm doch, Juri! Ja, ich komm doch. Ich meine, ich bin doch schon die ganze Zeit hinter dir. Ja, also weil wir nun mal die einzig richtige Religion haben und die muss sich ausbreiten und deswegen brauchen wir Platz. Keine Angst, wir sind hier sicher, Mathilde. Wir sind doch hier im Turmzimmer. Irgendwie fühle ich mich aber nicht sicher. Na, das macht nichts. Ich fühle mich jedenfalls sicher. Schau, siehst du das hier? Deine Uhr? Das ist keine normale Uhr. So ein Lärm. Ich weiß, wo ich das schon mal gehört habe. Bei den Voodoos. Bei den Voodoos? Sind das nicht diese unterentwickelten Kindsköpfe aus Alexandrien, Skandium und noch so ein paar Staaten? Ja, genau die. Aber was haben die hier in North Stone Hall zu suchen? Weiß auch nicht. Du wolltest mir was zeigen an deiner Uhr. Ja, das ist eine Fernsteuerung. Damit kann ich mein Raumschiff, was zurzeit noch bei Toshiba ist, hierher holen. Und was hat das für einen Sinn? Nun, vielleicht dürftest du schon gemerkt haben, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Nee! Es geht nicht! Siehst du, und jetzt hole ich das Raumschiff und ramme den Turm. Das wird vielleicht dann nicht so hübsch danach aussehen, aber wir sind frei. Das ist eine gute Idee. Tu das, Ottokar! Juri! Ja, ich mach jetzt die Tür zum Flügel auf, ja? Ja, das war nicht so ungewohnt. Komm mal schon. Das ist Vollmond. Ich finde das recht gruselig. Ja. Hier ist also die... Ist hier irgendwie noch jemand? Mathilde, bist du das? Nee, die schlurft nicht so. Die trampelt mir. Ich hab hier leider noch kein Licht. Ich muss meine Kerze suchen. Moment. Ja, bleib doch hier. Wieso? Ich denke, ihr kennt euch hier aus. Juri. Ja, ich hab irgendwie... Da ist doch jemand. Ja, das sehe ich. Ja, aber das ist Doris nicht. Nein, das ist nicht Doris. Doris atmet nicht so schwer. Nein, sie atmet nicht. Wohin laufen wir? Ich würde sagen, nach da. Oh. In die Turmkammer! Ich schau mal aus dem Fenster. Im Nachbarturm, von dem anderen Flügel, da sind auch Voodoos. Da brennt jedenfalls Licht. Ja, Voodoos machen doch niemals Licht an. Sie haben doch Angst davor. Ja, wirklich? Ja. Hallo? Hey, guck mal, da hinter drüben auf dem anderen Turm, da ruft, glaube ich, jemand. Hallo? Das ist ja blöd. Ist das ein Geist? Hallo, seid ihr es, Doris? Wer kennt ja meinen Namen? Juri, guck mal, wer ist das? Ich kann nicht so gut gucken. Das ist... Juhu! Das ist Mathilde, unverkennbar. Juhu! Hallo! Juhu! Juhu! Juhu! Juhu! Juhu! Hallo! Juhu! Juhu! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Juhu! Juhu! Juhu! Ich wie schön. Wir sind doch nicht so allein. Ja. Sind bei euch auch was? Nö, die haben wir ausgesperrt. Achso, die Wohnungs haben die ausgesperrt in den Rest des Schlosses. Ja, genau. Hey, was denn? Juhu. Was auf euren Turm zu. Mitten aus dem Himmel. Ein riesiger Fleck. Ihr müsst aufpassen. Juhu. Hör auf, Juhu zu rufen! Aus dem... Mitten auf den Turm gefallen! Igitt! Hässlich! Ob sie jetzt tot sind? Juhu! Nein, sind sie nicht. Aber der Turm ist kaputt. Was, das ganze Schloss ist kaputt? Juhu! Komm, wir gehen einkaufen. Oh. Den einkaufen? Hey, lass uns hier raus! Grässlich! Schönes Schloss! Und dreh dich durch! Halt sie fest, Juri! Brauchst du dich festzuhalten, ich kann auch selbst stehen! Lass uns hier einfach drin! Sowas! Die Geschäfte haben alle schon geschlossen, so ein Müll! Ja, ja, könnte ich ja nicht wissen! Komm! Ja, wo willst du hin? Ja, zum Schlossfriedhof! Warum? Ich möchte Heinis Grab besuchen! Ach so. Ach, der arme Heini. Alter, fällt mir ein, ich könnte dich ja wieder zum Leben erwecken! Hä? Hallo, ihr, na, habt ihr schön eingekauft? Nein, die Geschäfte hatten komischerweise zu. Vielleicht ist heute Sonntag. Och, ihr seid ja auch dumm. Na, ich möchte es jedenfalls wieder ins Schloss. Ich habe nämlich Durst, müsst ihr wissen. Und wenn ich Durst habe, dann bin ich nicht zu genießen. Moment, wie bist du überhaupt rausgekommen? Hey, ich bin auf jeden Fall Mensch, guck da, der andere Turm ist auch da steht noch ein Raumschiff. Die hat uns unsere Idee nachgeputzt. Aber ich war dabei, wie wir Heini wieder zu Leben erwecken könnten. Ich habe nämlich hier einige Steine vom Planeten Barnard mitgenommen. Ja, ja, und wer die berührt, wird entweder unsterblich oder wenn er tot ist, wieder lebendig. Na, das ist ja wunderbar. Das machen wir jetzt mit Heini. Los, komm. Ja, komm, da geht's zu, Fito. Weiß ich doch. Ich schleiche ihn jetzt hinterher. Das wird die Überraschung. Bis jetzt hat uns noch niemand von den Wutdossigranten gesehen, aber es kann auch das werden. Vielleicht finden wir auch etwas Essbares, ich habe nämlich Hunger. Doris erzählte mir von Butter. Da hatten Doris und ich zusammen versucht, Heinrich, Ottokar und Mathilde zu vergiften. Da hatten wir den richtigen Wein und die richtigen Sachen gegen Gift ausgetauscht. Die richtigen Sachen müssen noch irgendwo in Speisekammer Nummer 12 sein. Wir müssen jetzt Speisekammer Nummer 12 finden. Ja, ja, sicherlich. Ich brauche schon zu viel mit Speisekammer Nummer 10. Wenn ich fange, da kommt Guru-Sir, seht ihr es? Also, es ging. Sorry. Es kommt zurück. Hey, weg hier! Ja, wo bist du? Hier. Oh! Mann, ich so ein Lärm, wer bin ich denn doch? Ah, hier ist die Speisekammer. Sogar Nummer 12. Ist der auch? Ich nehme mit diese Wurst und dieses Brot und dieses Bier und das fucking Haus. Gut, dass du deine Schaufel dabei hast. Ja. Ah, hier ist ja das Grab. Moment. Das wird es sein. Mal her. Die Schaufel meine ich. So, jetzt buddeln wir hier mal so ein bisschen. Ja, du hältst doch mal mit. Tut mir ja ganz dreckig. So, ich bin fertig. Mache ich jetzt das Grab auf. Igitt. Das kann doch niemals Heini sein. Der ist doch noch gar kein Skelett. Wir haben uns wohl in der Grabnummer geirrt. Ah, da hinten das kleine, klitschige. Das war dein Wandern. Die Schaufel. Du hast sie doch. So, ja. Das ich bin fertig. Gut. Mach mal auf. Ja, aber das kann nicht sein. Da steht Heinrich Setschen drauf. Ja, dann ist er wahrscheinlich irgendwo ausgeflogen. Heini! Heini! Heini, juhu! Erschreckt! Guter Witz, ne? Was hat er gehört? Ach, wir sind Ohnmacht gefallen. Oh je. Wen sucht ihr eigentlich hier? Sucht ihr einen Schatz? Wir haben Heinrich gesehen. Oh, ja, das ist natürlich Pech. Wir wollten ihn wieder lebendig machen. Na, das ist natürlich auch Pech. Mit diesem Stein, dich vom Planeten Banat. Aber weißt du, wo er ist? Jetzt kann ich mal... Welchen Stein? Dir gebe ich sie nicht. Sowas. Die sind nur etwas für Orthodoxe. Tja, ja. Ja, ich bin ja auch Orthodoxe. Nein, du bist cool. Jetzt nicht mehr. Doch, cool. Nein. Cool. Na, meinetwegen. Lass sie doch von deiner saufschwarzen Unterkauf. Wo ist Heini? Der? Ja, also ich meine, wir könnten ja vielleicht da so in der Nähe von Skandium suchen. Das sind doch nur Meere. Ja, da dürfte er ungefähr hingespült worden sein. Hingespült? Hingespült? Wie meinst du das, Oretio? Ich habe ihn einäschern lassen. Ist das schlimm? Einäschern? Ja. Einäschern? Ja, ja, ja. Du sagst nur ja, ja, ja. Hättest du ihn nicht einäschern lassen, könnten wir ihn jetzt zum Leben arbeiten. Oh, so ein Pech. Ja, dir macht das nichts aus. Ich merk das. Doch, doch. Es ist sehr traurig, ja. Meine Rache wird fürchterlich sein, Doris. Ich sage dir, sowas machst du nicht nochmal. Ja, sowas machst du bestimmt nicht nochmal. Juhu. Da, nee, das mach ich bestimmt nicht nochmal. Einmal reicht, dann ist er nicht weg. Hübsches Land, doch. Ja, ja, ich komm ja schon. Seit wir in Skandium sind, trödelst du hinterher. Ich guck mir die schöne Landschaft an. Doris! Ja, ja! Man vergisst ganz, warum wir hier sind. Wir wollen uns schließlich alle trauen lassen. Nein, das nicht. Das haben wir bereits hinter uns. Wir wollen nur einen Erlaubnisschein dafür haben. Das brauchen wir ja auch nicht. Wir brauchen nur die Staatsbürgerschaft von Skandium. Richtig, und deswegen müssen wir demnächst links abbiegen. Elektrische Schlagverteiler? Moment! Müsste mir sein. Wir wollen Doris und ihren beiden Männern einen guten Empfang bereiten. Kommen die nicht mehr lebend raus aus Northcote und Stone Hall, die erst wieder drin sind und versuchen, das uns wegzunehmen. Ich weiß, das hatten wir schon besprochen. Wo ist die Verlängerungsschnur? Ah ja, hier, Moment. So. Wie viel wollt? 110 oder 220? Na, ja, 220. Naja. Ah, ich freue mich schon auf deren Gesichter, wenn sie tot sind. Also stilvoll eingerichtet ist er, dieser Skanguru. Schau da, das blinkt. Das ist bestimmt einiges wert. Sicher, sicher. Ich würde sagen, wir klopfen an und fragen ihn. Ach was, das hört er doch nicht. Nicht unhöflich werden. Er tritt ein. Oh, welch majestätischer Erscheinen. Ja? Hallo? Ja, wir haben eine Frage. Wir sind alle drei Gurus und wir sind alle verheiratet. Natürlich ich mit beiden und nicht die untereinander. Nicht wahr? Nun wollte ich mal fragen, ob das auch erlaubt ist. Ich meine, wir wollen die Skandiumische Staatsbürgerschaft von Skandium. Ja, ja, genau. Ja, und dann wäre es erlaubt. Na, ist es erlaubt? Was? Ihr Gurus? Ja, hallo, hallo. Ich nicht einverstanden. Ich verbieten. So, du Guru, du Doris, verbieten. Doris, halt dich zusammen. Doris. Ich, Großguru, ich dir verbieten, dass du mir verbieten. Ich erlauben. So ist gut, jetzt unterschreib. Ja. Danke für den Wisch, wir gehen wieder. So was. Also, ich kann mich wirklich nur über Ottokar und dich wundern, Mathilde. Sollte doch bloß ein kleiner Scherz sein, das mit dem Strom. Nur ein kleiner, tödlicher. Das wird doch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Den Heini hat Mathilde damals im Weltraum besoffen gemessert. Und ihr beide wolltet uns jetzt im Schloss hier unter Strom setzen. Also, Messer und elektrischer Strom sind definitiv keine coolen Mittel zur Durchsetzung von Interessen. Gewalt ganz generell nicht. Du sagst es. Und auch Religionen sollten dazu nicht missbraucht werden. Mhm. Man sollte generell versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren, auch in kritischen Situationen. Na, da sagst du ja was. Als ob du dich immer beherrschen könntest. Du bist doch oft total cholerisch, schon aus ganz nichtigen Anlässen. Genauso verhält es sich leider. Die charakterliche Integrität dieser Widerlinge kann bestenfalls als unzulänglich beschrieben werden. Ja, Doris ist jetzt dank ihrer vielen Landgewinne für die Gurus als Abgesandte für Cothelstone, Neuschneeland und Toshiva für die regelmäßig tagende Versammlung der Diplomaten der Vereinten Nationen der Vega, dem Neppländischen Sensor Area, berufen worden. Aber macht sie da tatsächlich was Gutes und Fortschrittliches draus? Ist das aufregend hier bei den Vereinten Vega-Nationen? Wir sind nicht als Touristen hier. Ja, ja. Erstmal geht's jetzt durch die Security vorbei in den Generalversammlungssaal. Stopp, meine Herrschaften. Hier ist Zugang nur für Diplomaten und Regierungschefs. Wie bitte? Ganz ruhig, Doris. Das ist doch nur ein Robot. Oh, Entschuldigung. Ich sehe, Sie sind ja eine Madame. Eine Madame mit zwei Männern. Was geht Sie denn das an? Geht's jetzt vielleicht endlich mal weiter? Die Versammlung fängt doch gleich an. Die Madame spricht bei der Vollversammlung für Cothelstone, Neuschneeland, Toshiva und andere Guru-Territorien. Und wir sind ihre Begleiter. So ist es. Außerdem wollen hinter uns in der Schlange ja auch noch andere durch den Einlass. Korrekt. Also, die Delegierten für Cothelstone etc. dürfen passieren. Das wird aber auch Zeit. Genau. Nach dir, Doris. Die Nächsten, bitte, halt, stopp. Was für ein beeindruckender Generalversammlungssaal. Was für ein Gedrängel und Gewusel. Geradezu babylonisch. Nicht besonders komfortabel. Hier sitzt man ja fast Pobacke an Pobacke. Ja, trotz der Opulenz auch ein wenig eng. So geht eben Parlamentarismus in real. Und wann bin ich mit meiner Rede dran? Das muss doch in diesem Tagesordnungsschrieb stehen. Wo ist denn der nochmal? Den hatte ich, glaube ich, irgendwo. Moment. Mensch, passen Sie doch auf, dass mir Ihre komischen Tentakel nicht dauernd gegen mein Knie stoßen. Was ist los? Ungehobelte Trampeltiere sind das hier, Richard. Mhm. Hier habe ich die Tagesordnung. Prima, Juri. Können Sie Ihre komischen Dünste vielleicht mal in eine andere Richtung ziehen lassen? Danke. Nun reg dich nicht allzu sehr auf, Doris. Lass uns lieber die Speisekarte lesen. Die Tagesordnung. Wann kommt mein Einsatz, meine Rede? Wie spät ist es denn genau? 13.14 Uhr und 50 Sekunden. Nach dem Plan hier müsste dir eigentlich jede Sekunde das Mikrofon vor dir auf dem Pult freigeschaltet werden, Doris. Dann sollte ich mich vielleicht etwas konzentrieren. Haltet also mal bitte beide den Rand. Ja, natürlich. Ich bin schon ruhig. Versteht sich ja wohl von selbst. Bien sûr. Schließlich bist du der Großguru. Jetzt kommt's drauf an. Klappe zu. Ja. Ist die Pfütze da unten etwa von Ihnen, sagen Sie mal? Jetzt konzentrier dich doch mal auf das Wesentliche, Doris. Du bist gleich dran. Deine Rede muss es jetzt rocken. Ich pfeif auf meine Rede. Dies ist überhaupt keine Umgebung für einen Großguru. Nehmen Sie gefälligst endlich Ihren Tentakel da weg, Sie blödes, glitschiges Ding. Wie? Unmöglich! unmöglich, sowas. Hä? Dieses nicht erleuchtete internationale Vega-Gesocks beleidigt mich. Das ist aber nicht diplomatisch. Überhaupt kein bisschen diplomatisch. War jetzt eigentlich das Mikrofon schon an? Ihr denkt jetzt vielleicht, ich würde ausflippen oder mich blamieren oder einen riesen Eklat verursachen. Hatte ich jetzt schon ein bisschen befürchtet. Ach was, Richard, das würde Doris uns nicht antun. Hm? Ruhe, meine Hübschen. Ich flipp hier überhaupt nicht aus, sondern bewahre ganz die Kontenance. Das hört sich doch vernünftig an. Man soll einfach ganz ruhig und nüchtern reagieren, wenn man zutiefst gedemütigt wurde. Oh, ich ahne Schreckliches. Meinst du? Ich sehe diesen kalten Glanz in ihren Augen. Guru, hilf! Ich, Doris Newton, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und angesabbert von widerlichen Kreaturen, mit denen wir Gurus uns leider diesen ansonsten recht schönen Planeten teilen müssen. Das wird hässlich. Oh nein. Hiermit erkläre ich als Präsidentin von Cothelstone und allen anderen recht gammelnden Gurus dem versifften Rest dieses Planeten, und zwar jedem einzelnen Land, das nicht zu uns gehört. Das sind ja auch nur 10-mal so viele wie wir. Den Krieg! Und zwar ohne Pardon. Hat sie Krieg gesagt? Sie hat Krieg gesagt. Jawohl, habe ich Krieg gesagt. Ich war noch nie so klar im Kopf. Wir sollten uns vielleicht besser verdrücken. Sie ist auf Buttermilchentzug. Weg hier. Das schiene mir opportun. Adieu, ihr Rotzlöffel allesamt. Nun komm schon, bevor die uns noch... Was für ein widerlicher Ausklang.